الأمن السياسي بالرزايا والمآسي ضربنا Ich habe nicht gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Lügen von den Sachen, die die Menschen tagtäglich erwähnen. Na? Ich habe den Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gehört, dass er irgendwas von denen erlaubt hat, außer in drei Fällen. Also das, was die Leute reden, weißt du, diese kleinen Lügen sozusagen, nicht große Lügen, jetzt, dass du jetzt irgendeine Geschichte erfindest, weißt du, du warst auf dem Mond und was weiß ich was. Hm? Sondern so, was die Leute so reden, quatschen und in dieser Sache sind Lügen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts davon erlaubt. Alles ist verboten, außer in drei Fällen. Dann erwähnt er al-Islahu beinen nas, das Versöhnen von Leuten. Dass du da, weißt du, sagst, ja, subhanallah, weißt du, der hat dich gelobt und der will sich wieder versöhnen und es tut ihm leid und so, willst du dich nicht versöhnen und so, komm. Ha? Verstehst du mir, barakallahu fikum? Wal hadithu rajuli imra'atahu, und das, was der Mann seiner Frau sagt, ha? Wa hadithu mar'ati zawjuha, und das, was die Frau ihrem Mann sagt. كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي مثل ما هدمنا السفارة وقبلها برج التجارة بان دمرها الإدارة وكل خاين بان صافي كل خاين بان Lügen haben wirklich kurze Beine. Früher oder später kommt alles. Und nicht nur das, man sollte auch Kinder so erziehen. Ja? Wenn ein Kind, es gibt ein bestimmtes, wie sagt man das, Alter, ja? Wo die Kinder lügen. Das ist sozusagen normal. Normal, Allahu Alam, was ist normal? Ja? Aber es gibt bestimmte Jahres, wie sagt man das, Abschnitte, wo die Kinder lügen. Ja? Da musst du ihn beibringen, du kannst ihn nicht beibringen, er darf nicht lügen. Er wird das machen. Er ist halt entweder in Pubertät oder irgendwas stimmt mit ihm. Aber du musst ihm eine Sache beibringen, ja, dass wenn du lügst, früher oder später wird die Wahrheit trotzdem herauskommen. Du kannst mich jetzt anlügen, so viel du willst. Erzähl mir deine Geschichten, ich höre sie mir gerne an. Aber früher oder später wird die Wahrheit rauskommen und dann wird es echt schlimm für dich sein. Deswegen sag lieber nichts, als dass du mich anlügst. Na, das musst du ihm beibringen. سعد عدتنا بالدخاير زودتنا ولاغتيالك أرسلتنا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بشراحي لابتدينا باغتيال وما اكتفينا أصفار اسكفيت لبا أيوة لبا كاثب لبا لين أيوة عن عقبة ابن أبي معيط vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagte: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا فيقول خيرا او ينمي خيرا قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث الامرأة زوجها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. Es ist kein Lügner. Es ist kein Lügner, der die Leute wieder versöhnt. Ja? Der Leute versöhnt. So einen kannst du nicht Lügner nennen, auch wenn er lügt. Ja? Natürlich, auch wenn er. Damit ist was gemeint. Wenn er bei dieser Sache lügt, ja? Nicht weil er lügt bei anderen, irgendwelchen anderen Sachen. Ja? Und du sagst, na, man kann ihn nicht Lügner nennen, weil er tut zwischen nein. Sondern falls es passiert, dass er lügt, während er zwischen zwei Leuten er möchte sie versöhnen und schlichten und so, dass sie wieder sich, dass sie Brüder sind und so, dass er den Streit und das Problem aus der Welt schafft. Ja? So einen kann man nicht Lügner nennen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was können wir daraus verstehen? Wir können verstehen, dass zwei Brüder, wenn sie sich gestritten haben, du gehst zu dem einen und sagst, Subhanallah, Allahu Akbar, der Bruder hat gesagt, es tut ihm wohl leid und so, das, was passiert ist und so, er hat über dich gut geredet und so, weißt du, er will sich mit dir versöhnen. Hat er nicht aber. Ja? Warum machst du das? Damit sich die Leute versöhnen. In diesem Falle ist das erlaubt, Barakallahu fikum. Ja? Es gibt auch andere Fälle, wie zum Beispiel im Krieg. Ja? Oder dass du deinen Feind anlügst. Zum Beispiel. Aber wir erwähnen weiter den Hadith, inshallah, dann hört ihr noch die anderen Möglichkeiten, wo das erlaubt ist, Barakallahu fikum. Aywa. فَيَكُولُ خَيْرًا أَوْ يُنْمِي خَيْرًا. Er redet selbst Ha-Khayr, oder fordert die anderen darauf, Khair zu reden. Dann sagt also der den Hadith überliefert, ich habe nicht gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Lügen von den Sachen, die die Menschen tagtäglich erwähnen. Ja? Ich habe den Prophet nicht gehört, dass er irgendwas von denen erlaubt hat, außer in drei Fällen. Also das, was die Leute reden, weißt du, diese kleinen Lügen sozusagen, nicht große Lügen jetzt, dass du jetzt irgendeine Geschichte erfindest, weißt du, du warst auf dem Mond und was weiß ich was. Sondern so, was die Leute so reden, quatschen und in dieser Sache sind Lügen. Der Prophet hat nichts davon erlaubt. Alles ist verboten, außer in drei Fällen. Dann erwähnt er Al-Islahu Beinen Nas, das Versöhnen von Leuten. Dass du da, was der sagst, ja, Subhanallah, was der hat dich gelobt und der will sich wieder versöhnen und es tut ihm leid und so, willst du dich nicht versöhnen und so, komm. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wal Hadithu Rajuli Imra'atahu, und das, was der Mann seiner Frau sagt, Wal Hadithu Mar'ati Zawjuha, und das, was die Frau ihrem Mann sagt. Ja. Zum Beispiel Sachen, nicht, dass du jetzt offensichtlich jetzt eine Geschichte erfindest und lügst, ja, sondern dass du eine Sache umgehst, ja, oder dass du, damit es nicht zu Problemen kommt. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Damit nicht ein Problem entsteht. Und die Frau auch. Zum Beispiel die Frau hat irgendwas hat sie gemacht. Ja. Und damit der Shaitan jetzt den Mann nicht, damit er nicht durchdreht, wenn er das erfährt, ja, sie verschweigt es oder erzählt es auf eine andere Art und Weise und sagt, ja, das ist nicht so, weißt du, ja, vertuscht es, bis das Problem aus der Welt ist oder bis der Mann sich beruhigt hat, eventuell kann sie es ihm dann wieder erzählen. Ja, wenn sie weiß natürlich, dass diese Kleinigkeit ein Riesenproblem machen wird. Ein Riesenproblem. Die Leute trennen sich wegen dieser Sache, keine Ahnung, Glas ist zerbrochen oder Fernsehen ist kaputt gegangen. Und die beiden trennen sich deswegen. Dann wird er sagen, Subhanallah. Ja? Mir wäre es lieber, sie würden mir gar nicht erzählen. Oder sie würden mich anlügen. Oder, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Oder der Mann, keine Ahnung, hat eine zweite Frau geheiratet. Ja, wo warst du? Er sagt, ja, ich war beschäftigt. Eine Frage, was ist erlaubt zum Beispiel, wenn eine Frau, die sich fragt, wie viele Frauen hast du vorher gehabt? Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt, weil was hat das damit zu tun? Eine Frau oder deine Frau? Nein, wenn ich jetzt heiraten würde, ja, und sie fragt mich, wie viele habe ich vor der Ehe? Deine Frau oder du hast sie noch nicht geheiratet? Noch nicht geheiratet. Nein, darfst du nicht lügen, weil sie ist nicht deine Frau. Sie ist nicht deine Frau. Ja. Nachdem sie deine Frau wurde, sie ist schon eine Frau. Weil das ist eine, du hast eine Sache vertuscht. Oder, wie sag mal das, verschwiegen, was relevant ist, ob sie dich überhaupt heiratet oder nicht. Das ist Betrug, das darf man nicht. Ja. Aber wenn du sie geheiratet hast, zum Beispiel hat sie das nicht gefragt. Du hast sie geheiratet, sie ist jetzt eine Frau. Und sie fragt dich, hattest du mal was mit anderen Frauen? Dann musst du gucken, was du sagst. Wenn du weißt, dass das jetzt wirklich, dass das eine Kleinigkeit, wie sagt man das, Krieg ausbricht oder irgend so ein Blödsinn, sagst du, naja, das ist nicht der Rede wert, weißt du, nein, nichts, weißt du, das ist, ja, verstehst du nicht, Barakallahu fikum, ja, du kommst jetzt und sagst deiner Frau, erzählst, ja, das und dies und das und das und das und die, halas, du bist der Schlechteste, denn es gibt, und dein Vater ist noch ärger, und deine Mutter, und ganzer Stamm und Familie, und, ja, Wozu das Ganze? Einfach umgehen die Sachen, fertig. Allahu mustan. Alhamdulillah. Viele Leute machen das absichtlich. Ja? Viele Leute provozieren also die Eifersucht der Frau ausprovozieren. Ja? Das ist nicht in Ordnung, das ist falsch. Das ist falsch, dass man ja, die lieben diesen, wie sagt man das, diesen Nervenkitzel. Dass die Frau ganz blass im Gesicht wird, dass der vor Neid, so vor Eifersucht. Ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist Spiel mit dem Feuerschlag. Ja, das kannst du lassen. Irgendwann wachst du auf. Allah, was ist das? Irgendwann wachst du nicht mehr auf. Das wäre dann noch schlimmer. Allahumma stan. Nächster Hadith, barakallahu fikum. Von Nabi Wa'il, überliefert von Abdullah. Und der vom Propheten, alayhi salatu wassalam, der sagte, عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق يشتت يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب شاطس هي نيش ich glaube es handelt sich hier um einen Druckfehler, dass hier nicht Layasduku steht. Aber hier Layakdibu steht. Al-Muhim. Wa inna rajula Layakdibu hatta yuktaba inda Allahi kathaba. Aywa. Der Prophet s.a.w. sagt, seid ehrlich, haltet euch streng an die Ehrlichkeit. Ja? Weil die Ehrlichkeit führt zum Birr, zum Guten. Ja? Und die guten Taten führen zu Jannah, bringen dich ins Paradies. Und ein Mann, er redet nur, wie sagt man das, Wahrheit. Oder er ist ehrlich in seinem, also er lügt nicht, er redet nur Wahrheit, bis Allah subhanahu wa ta'ala bei sich als einen Siddiq aufschreibt. Ja, bis Allah bei sich als einen Siddiq aufzählt. Ein Mann, in einer anderen Überlieferung, innama, inna rajula, ein Mann redet Wahrheit, ist wahrhaftig, ja? Und er bemüht sich noch zu reden, er bemüht sich maximal nur Wahrheit zu reden, bis Allah ihn nicht bei sich als einen Siddiq aufzählt, als einen Wahrhaftigen. Stell dir vor, du zählst bei Allah als Siddiq. Ja? Was ist mit Siddiqin? Die werden aufgezählt zu den Besten. Welche? Welche sind die Besten? Al-Anbiya, Was-Salihin, Was-Shuhada, Was-Siddiqin, Uhasuna, Ulaika, Rafiqa. Das sind die besten Sorten von Menschen, die es gibt. Propheten, Shuhada, die Salihin, die Siddiqin, die guten, die aufrechten, wahrhaftigen Leute. Allahu musta'an. Dann sagt der Prophet, wa iyyakum al-kadhib, und haltet euch fern von Lüge. فإن الكذب يهدي إلى الفجور واللügen führt zu Sünden und Sünden führen ins Feuer und ein Mann lügt ja bis er und ein Mann lügt so lange in einer anderen Überlieferung ويتهرى في الكذب und er lügt und bemüht sich noch dabei zu lügen er findet Sachen und Geschichten und lügt حتى يكتب عند الله كذابا bis Allah سبحانه وتعالى ihn bei sich nicht als einen Lügner aufzählt, aufschreibt. Allah schreibt dich auf als einen Lügner, weil du ständig lügst, Geschichten erfindest. Allahu musta'an, wallahi Allahu musta'an, diese Redewendung, was sie sagen, Lügen haben kurze Beine. Ja? Wallahi, erst dieser Spruch, wallahi, der ist wirklich, da steckt wirklich viel Weisheit. Dahinter. Einer, der lügt, du durchschaust ihn sofort. Ja? Wenn du natürlich eine Person bist, die mit Menschen zu tun hat. Ja. Natürlich, wenn du dein ganzes Leben lang irgendwo im Wald gelebt hast, mit Bäumen oder mit Kühen und sowas. Natürlich, du glaubst jeden Mist, was man dir erzählt. Du triffst einen Menschen, du siehst selten Leute Menschen, hast mit Menschen nicht viel zu tun. Hm? Das sind diese naiven Leute, die... Ja, man hat ihnen nicht beigebracht, was sind Menschen, wer sind Leute. Ja? Koran hat er nicht gelesen, um zu erfahren, welche Menschenarten es gibt. Schau, da gibt es Kuffar und Mushrikin und Nasara und Yahud und da gibt es Munafikin und dann gibt es Mu'minin und dann gibt es verschiedenste Sorten von Menschen. Allah beschreibt sie im Koran. Und das ist natürlich die beste Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen. Ja, damit du, dass du ein wichtiger, wie sagt man das, Psychiater wirst. Ja. Du lernst die Menschen kennen, ihre Persönlichkeiten, die ganzen Persönlichkeiten werden im Koran erwähnt. Feiglinge, tapfere Leute, Leute, die ausgeben, geizige Leute, alles Mögliche wird im Koran beschrieben, subhanallah. Aber so einer, er hat mit Menschen nicht viel Kontakt gehabt, ist nicht in die Schule gegangen, Bücher hat er nicht gelesen. So einer ist naiv, er glaubt jedem was. Einer kommt und erzählt ihm eine Geschichte, wie ein kleines Kind, weißt du. Ja? Aber bei einem Mu'min ist es nicht so. Einmal, zweimal hat das mit einer Person zu tun gehabt, die lügt und er weiß schon alles. Der Typ erzählt nicht immer die Wahrheit. Und dann kannst du es dir aussuchen. Entweder du boykottierst ihn, ja, weil du musst schon Acht geben, vorsichtig sein bei einer Person, die lügt, die ständig lügt, wie Yasin Billah. Darfst du nicht blöd sein. Ja. Oder du hast ihn immer auf Reserve. Alles, was er sagt, nimmst du nicht, wie sagt man das, sofort, sondern seine Aussage ist wie irgendwas, was man halt im Fernsehen hört. Kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Die Tatsachen haben aber sehr oft gezeigt, dass das eine Lüge ist. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es gibt auch Brüder, Leute mit Bart. Ja? Subhanallah. Wenn er erzählt eine Geschichte oder wenn er irgendwas erzählt und so, ja, du kannst schon den Gestank der Lüge spüren in der ganzen Geschichte. Du sagst, irgendwas da ist. Man kann es nicht mit den, wie sagt man das, diese kosmischen Gesetze, kann man es nicht in Einklang bringen. Irgendwas ist da faul. Irgendwas stinkt. Irgendwas ist da komisch. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen dürfen sich Leute nicht wundern, wenn Mu'mininnen nicht glauben. Der Professor mir sagt, wie ihr wisst, also in der Überlieferung, ittaqu farasat al-mu'min, fürchtet euch von der Durchschaukraft, diese, wie sagt man das? Durchschauvermögen eines Mu'mins, fürchtet euch von der. Ein Mu'min, er durchschaut dich sofort, Habibi. Er schaut sich die Sache an und checkt sofort, wer mit wem ist, wer was macht, wer wohin, in welcher Partei oder in welcher Sekte gehört und wer mit wem ist und wer lügt, wer die Wahrheit spricht, sofort. Einem Mu'min ist die Situation sofort klar. Ja? Sehr selten, dass du siehst einen Mu'min, dass er sagt, Wallahi, mir ist ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich bin, als wäre ich vom Mars gefallen, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wallahi, unmöglich. In unserer Zeit, die meisten sogenannten Muslime kennen sich nicht aus. Entweder sie sind auf der falschen Seite, oder in falschen Parteien, oder in falschen Gruppierungen, oder sie tun neutral. Neutral kann man nicht sein. Ja? Warum? Weil er sich nicht auskennt. Aber wir kennen uns, alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehr gut aus. Ja? Und wir wissen, wer auf Wahrheit ist, und wir wissen, wer dem Propheten, alaihi salatu wassalam, folgt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Person bei sich als Kizzab aufschreibt, ja? Er wird unter den Menschen als Kizzab bekannt. Wenn Allah jemanden als Kizzab und bei sich aufschreibt und aufzählt, dann wird er auch bei den Leuten als Kizzab sein. Ein Lügner, Kizzab. Ja? Er wird berühmt dadurch. Wie sagt man das? Sein zweiter Name sozusagen, du Lügner, du. Ja? Alle werden ihn so kennen. Wallahi, es gibt Leute aus, von wo ich komme, ja? Sie sind damit berühmt. Ja? Kennst du ihn? Dieser Lügner, ja, sicher. Kennst du den Lügner? Oder du fragst ihn, kennst du den so und so mit Namen? Und er sagt, welcher? Na, der Lügner, weißt du, ach so, ja. Wenn er Mund aufmacht, hat er schon gelogen. Sobald er ein Wort sagt, talas, glaub ihn nicht, subhanallah. Und wallahi, ich sag's euch ehrlich, Leute, die lügen, sind Menschen ohne Charakter. Leute, die lügen, sind Menschen ohne Charakter. Er hat keine Persönlichkeit, keinen Charakter. Er ist ein Nichts. Er will etwas beweisen oder will seine Lügen füllen, die er, ja, Mit was? Mit Lüge. Mit etwas, was es nicht gibt. Er ist eine Null. Damit die Leute nicht, damit ihn die Leute nicht als Null, wie sagt man das, bezeichnen oder beurteilen, barakallahu fikum, oder abstempeln oder wie auch immer, muss er lügen, um sich aus dieser Nullposition rauszubringen. Ey, weißt du, ich habe damals das und das gemacht. Zum Beispiel ein Feigling oder einer, der nie jemanden geschlagen hat. Er muss lügen, dass er Leute geschlagen hat, damit die Leute ihn für einen richtig harten Mann, weißt du, ich habe ihm dann einen gegeben, er war sofort K.O., dann habe ich dann irgendwelche Geschichten und Lügen erzählt, er damit, warum? Damit er auch was zu sagen hat. Ja. Oder, keine Ahnung, einer, der Allah muss dann Persönlichkeitsstörungen, Wallahi, Lüge, einer, der lügt, das ist bester Beweis, dass er irgendwelche Probleme hat. Wallahi. La hawla wa la quwwata illa billah. Früher kann ich mich erinnern, Leute, die unbedingt, was war angesagt in der Jahiliyyah, in der Schule und so weiter? Reichtum. Ja? Dass sein Vater reich ist, dass er gutes Auto fährt, dass er. Man hat bei den Kuffar gesehen, ja, die haben extrem gelogen, subhanallah. Mein Vater ist Direktor von Mercedes-Benz, weißt du, er ist dies. Wieso macht er das? Weil das ist eine angesagte Sache. Das ist, das, ich will, ja, subhanallah. Aber Leute, die zumindest sozusagen in einem Haus aufgewachsen sind, nicht, dass ich sage, in einem Haus islamisch nach Koran und Sunnah, wer ist das schon von uns, hasbunallah und Wakil? Na? Aber zumindest mit Adab, mit einigen traditionellen Sachen, die was mit Islam zu tun haben. Ja? Viele Kuffar wirst du sehen, er wird dich niemals anlügen. Kuffar, es gibt Kuffar, er lügt nicht. Er sagt die Wahrheit. Und das ist wirklich ein Wunder, Allahu Akbar. Wallahi. Subhanallah. Kafir, er lügt nicht. Und viele Muslime findest du? Allahu Akbar. Ya'udhu billah. Schau, dass wir sagen, okay, er hat gelogen, er hat es nötig. Ja? Hätte er die Wahrheit gesagt, was weiß ich, niemand würde mit ihm reden, oder er würde alle seine Freunde verlieren, oder er würde, er ist, keine Ahnung. Ja? Dass du sagst, alles, er hat gelogen, weißt du, sonst würde er wirklich, ja, die Leute würden nichts mehr von ihm wissen wollen und so, hätte er die Wahrheit gesagt in diesem Fall und so weiter und so. Aber jemand, der es überhaupt nicht nötig hat zu lügen, wenn er lügt, dann musst du wissen, halte dich von, sei sehr, wie sagt man das? Gib Acht bei dieser Person. Sei gewarnt vor solchen Leuten. Einer, der lügt und hat es nicht immer nötig zu lügen. Subhanallah. Und noch dich als Muslim. Wieso lügst du mich an? Allahu Akbar. Du lügst irgendeinen, der dir wirklich, er wünscht dir was Übles. Und du weißt, ja, er will dich fertig machen. Irgendeiner von Adauddin. Ja? Din-Duschmann, von dem Din-Duschmann, ja? Ja, lass. Du hast es nicht verstanden, tut mir leid, alle anderen haben es verstanden. Ja, sogar der Afghaner hat verstanden, was Din-Duschmann bedeutet. Ja? Schau, das ist ein Wort, was Araber nicht verstehen. Okay. Ja? Ah, du, Din. Ja. Ich kenne mich aus. Allah muss dann. Du willst ihn, er will dir etwas machen und so. Allah muss. Aber mich als Muslim, dass du mir Schichten erzählst oder so oder dies und das ist passiert, das ist. Früher oder später kommt alles raus. Und dann. A'udhu billah. Lügen haben wirklich kurze Beine. Früher oder später kommt alles. Und nicht nur das, man sollte auch Kinder so erziehen. Ja? Wenn ein Kind. Es gibt bestimmtes, wie sagt man das? Alter, ja, wo die Kinder lügen. Das ist sozusagen normal. Normal, Allahu Alam, was ist normal? Ja. Aber es gibt bestimmte Abschnitte, wo die Kinder lügen. Ja. Da musst du ihn beibringen, du kannst ihn nicht beibringen, er darf nicht lügen. Er wird das machen. Er ist halt entweder in Pubertät oder irgendwas stimmt mit ihm. Aber du musst ihm eine Sache beibringen, ja, dass wenn du lügst, früher oder später wird die Wahrheit trotzdem herauskommen. Du kannst mich jetzt anlügen, so viel du willst. Erzähl mir deine Geschichten, ich höre sie mir gerne an. Aber früher oder später wird die Wahrheit rauskommen und dann wird es echt schlimm für dich sein. Deswegen sag lieber nichts, als dass du mich anlügst. Na, das musst du ihm beibringen. Na, weil er wird später sagen, das ist, wenn ich jetzt lüge, früher oder später wird das rauskommen. Das ist unmöglich, dass, subhanallah, diese ganzen, keine Ahnung, diese ganzen Weltkriege und so weiter, und so, was die ganzen Regierungen und diese Geheimdienste verstuscht haben und so weiter und so weiter. Früher oder später kommt alles raus. Subhanallah. Allahu Akbar. Hasbun Allahu Nalkin. Und der Schmerz von denen, die ihnen geglaubt haben, vergrößert sich nur noch mehr. Subhanallah. Wird immer mehr und mehr. La hawla wa la quwwata illa billah. Nächstes Kapitel, Barakallahu fikum, Babu, alladhi yasbiru ala adha an-nas. Ich weiß nicht, ob wir diesen Hadith erwähnt haben. Von Abdullah ibn Umar, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, Al-Mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahum, khayru min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adhahum. Der Mu'min, der sich mit Menschen mischt, der mit Leuten zu tun hat und standhaft ist und ihre Adha ersieht, was sie ihnen zufügen tagtäglich, wie sagt man Adha? Unannehmlichkeiten, was ihnen ist? Leid und Unannehmlichkeiten, was die Leute dir bringen. Tagtäglich, der eine exigiert dich, der eine redet mit dir urrespektlos, der dritte hat dich geschlagen, der vierte hat dich beleidigt, der fünfte hat dich ausgeraubt und so weiter. Derjenige, ein Mu'min, der mit Menschen zu tun hat, er hat Kontakt mit Menschen und er ist standhaft, er hält durch, was die Leute ihm von Leid zufügen, so einer ist besser als derjenige, der keinen Kontakt mit Menschen hat. Zum Beispiel, du lebst irgendwo in den Bergen, hast dort irgendwo deine Hütte, Scheune, keine Ahnung, lebst dort, machst Zikr, Alhamdulillah, dir geht es gut, du bist mit deiner Familie, ihr macht Ibadah, ihr habt euch der Ibadah gewidmet, Mashallah. Du hast keine Kontakte mit den Menschen, die Leute segieren dich nicht, die Leute beleidigen dich nicht, die Leute gehen dir nicht auf die Nerven mit ihrem Aussehen oder mit ihren Aussagen oder mit ihren Handeln und was weiß ich was. Aber ein Mu'min, er hat es mit Leuten zu tun. Mit Kuffar, mit Mushrikin, mit Ahlul Bidah, mit Muslimen, die ihn schlecht behandeln und so. Aber er macht trotzdem Sabur. Er lässt sich nicht runterkriegen. Eventuell verzeiht er denen oder er hält es durch. Wie zum Beispiel wir. Derjenige, der hier lebt, mit den Kuffar und mit den Kafirat und mit Ahlul Bidah und mit Feinden dieser Religion, weil die Kuffar sind zwei Arten, die Feinde und die nicht Feinde sind, die nicht kriegerisch motiviert sind gegen Islam. Alle Kuffar und die Muslime, die dich behandeln, wenn du Sabur machst, bis Ende, inshallah ta'ala, du bist besser als derjenige, der irgendwo in einem islamischen Staat lebt und der muss überhaupt kein Sabur machen. Dieser Teil von Ibadah, du hast ihn, er hat ihn nicht. Sabur, Standhaftigkeit und Geduld. Versteht ihr mich? Das ist eine Ibadah. Nicht eine, sondern einer der größten, besten, dass du standhaft bleibst, dass du durchhältst diesen Weg bis Ende. Du hast es gemacht. Er musste es nicht machen. Ja, Alhamdulillah, geht dort, geht in die Moschee, geht beten, macht Zikr und so. Du machst das auch alles. Aber du musst noch andere Kuffar ertragen. Fisabilillah. So einer, der so etwas erträgt und Sabur hat, ist besser als der Mu'min, der so etwas nicht machen muss. Oder nicht? Weil du hast mehr gute Taten als er. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, sehr oft hören wir, wie jemand sagt, ich halte es hier nicht mehr aus, ich gehe. Okay. Aber wenn du es hier aushältst, wenn du es mit den Wölfen aushältst, wie wird wohl dein Leben mit Schäfchen sein? So Lämmer. Lämmer nennt, sagt man es? Lamm? Lämmer. Lämmer. Ja. Wenn du es mit Wölfen durchhältst, wenn du hast jahrelang mit Wölfen gerungen, Bruder. Mit Wuhusch. Wie sagt man Wuhusch? Monstertiere. Ja, wilde Tiere, Allahu Akbar. Hast du. Salas, du bist für überall, Allahu Akbar. Aber du warst immer nur unter Mu'minin. Mu'minin, Salihin, Sadiqin, nur mit denen. Nimm so einen und bring ihn hierher. Wallahi, er wird sich verlaufen, als wäre er im Dschungel. Er wird sagen, A'udhu Billah. Ich habe zwar gelesen, dass die Leute übel sind, aber das, was Auge sieht, ist viel größerer Beweis als das, was du irgendwo gelesen hast oder gehört hast. Hol einen, der in Iman aufgewachsen ist. Ja? Sein ganzes Leben lang ist Ibadatullah. Bring ihn hier. Fahr einmal eine Runde mit ihm in Tuban. Er wird krank, Habibi. Er wird 41 Fieber bekommen. Er wird, ayo. Mohammed Amin hat gesagt, er weiß in Medina, er sagt, die Kinder sind gekommen, und ich sage, hast du schon mal Kaffee gesehen? Wir haben noch nie einen Kaffee gesehen. Allahu Akbar. Hast du schon einen Kaffee gesehen? So wie der Ferrari oder so. Ja. Allahu Akbar. Wie sagen wir das? Wie ein Drachen. Hast du den Drachen gesehen? Ja, mein Junge. Subhanallah. Deswegen, inshallah ta'ala, wir, du hast keine andere Wahl, außer Muslim zu sein. Egal wo du bist, ob hier oder woanders. Alas, das ist dein Schicksal. Mit dem musst du dich abfinden. Sünde darfst du nicht machen. Ob in diesem Land oder in einem anderen Land. Wenn du hier stark und standhaft bist, dann bist du natürlich besser als derjenige, der diesen Prüfungen überhaupt nicht, wie sagt man das, ausgesetzt war. Ja? Du bist ausgesetzt bestimmter Prüfungen. Zum Beispiel jemand, der im Krieg ist. Granaten und der macht Sabur und ist zufrieden mit Allah. So einer ist natürlich besser als jemand, der immer im Wohlstand gelebt hat. Ja? Alle beide beten, alle beide fasten im Ramadan, alle beide müssen Zakat zahlen, alle beide müssen sich an Koran und Sunna halten. Oder nicht? Aber derjenige hat eine Prüfung, bei der er standhält und der andere hat sie nicht. Er ist besser um diese Prüfung, also um diesen Prozent, ist er besser als der andere. Genau du hast ständig mit Leuten zu tun. Die lügen dich an, du hörst jeden Tag irgendeinen Blödsinn an, Musik und so. Allahs, du reinigst dich mit Zikr, reinigst dich mit guten Taten, mit Tauba, mit Aywa. Ich habe gehört, weniger der ein Jihad ist, eine Stunde, was ein Jihad verbracht hat, das ist besser als 60 Jahre, dass du Ibadah machst, ganze Leben. Bei Kaaba. 60 Jahre bei Kaaba, bei dem schwarzen Stein, Habibi. Aywa. Allahu Akbar. Ja? Eine Stunde im Jihad ist besser als 60 Jahre Ibadah neben Kaaba. Jetzt geht 60 Jahre in Mekka und macht 1 Million Rekka-Bete dort. Ja? Und macht Tawaf und sei dort und so. Eine Stunde im Dschihad, Habibi. Ja? Eine Stunde mit Militäranzug, mit Allahs Erlaubnis, Subhanahu wa Ta'ala, dass Staub in deine Haare fällt. Ja? Dass du dir die Hände dreckig machst, wie Sabilillah. Eine Stunde ist besser als 60 Jahre Ibadah in Mekka. Ja? Wieso erwähnt man diese Eier nicht? Wieso diese Hadith meine ich? Wieso? Die Leute, Allahu Mustan, dieser Hadith wäre ein Beweis gegen sie. Ja? Allahu Mustan. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, unsere Aufgabe ist es, dass wir Koran und Sunna inshallah ta'ala erklären und erwähnen, so viel es möglich ist. Ja? Und an denen, die hören, sollen die Religion praktizieren, so viel sie können. Der Professor sagt, ma amartukum bihi, fa'tu minhu ma stata'tum. Was ich euch befehle, macht so viel ihr könnt. Wa ma nahaytukum anhu fantahu. Was ich euch verbiete, verlässt es sofort. Deswegen, Allahu musta'an, der Unterschied zwischen den Muslimen, wallahi, Allahu musta'an, unsere Aqida von Ahli Sunnah wal Jama'a, Aqida von den Sahaban ist, dass der Iman nicht gleich bei allen Leuten ist. Die Murji'a, die Jahmiyya und Mu'tazila und andere Sekten sagen, entweder du hast Iman oder du hast ihn nicht. Wenn du dein Iman hast, dann ist dein Iman wie Iman von Jibril oder Iman von Abu Bakr. Du hast ihn. Nein, Habibi, das wäre ungerecht. Sondern der Iman steigt mit guten Taten und senkt mit schlechten Taten. Subhanallah. الله أكبر. Deswegen وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Deswegen auf diesem Weg sollen die wetteifern. متنافسون. Die wirklich was erreichen wollen, dann sollen sie wetteifern. Dass du, ja. Allahu musta'an. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فضل الله المجاهدين على قائدين أجرا عظيما. Allah hat den Mujahideen Vorsprung gegeben, ja. Über die zu Hause sitzen, mit was? Ätschern Adima mit einem gewaltigen Lohn, mit einer gewaltigen Belohnung. Allah Mustan. In einer anderen Belieferung sagt der Professor, inne fil jannati mi'atu daraja a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabili. In Paradies gibt es 100 Stufen, Rangstufen. Diese 100 hat er für Mujahidin fi sabilillah vorbereitet. Nur für sie. Allah Mustan. Und noch. Ahadisse und Ayat und Ayat und Ayat. Allahu Mustan. Allah, wenn die Leute verstehen, in Syrien oder in Ägypten oder in Libyen oder in Palästina oder sonst wo, wenn sie verstehen, dass sie mit den Feinden, mit den Muharibin, die das Schwert gegen Islam gezogen haben, ja, derjenige, der sein Schwert rauszieht auf den Islam, ja, ein Schwert kann man nicht stoppen, nur mit Schwert. Ja, diese Arabische Liga, die Vereinigten Nationen, die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Kuffar, die Vereinigten Munafikin, diese, keine Ahnung, Amnesty International oder diese WWF oder UFC, keine Ahnung. Ja? Nichts nützt gegen ein gezogenes Schwert. Für das gibt es keine Heilung außer ein Schwert. Und das werden die, wenn das die Muslime verstanden haben, erst dann kann man in Frieden leben. Mit den Kuffar sogar. Ja? Mit den Kuffar, mit Juden und Christen und Juden und Christen. Ja? Kann man in Frieden leben. Ja? Wenn die Muslime verstehen, dass gegen das gezogene Schwert es gibt nichts anderes, außer dass du selber ein Schwert siehst. Sagst du, Allah, jetzt reicht's. Ja? Wenn er sagt, okay, Friedensvertrag, okay, kein Problem, Friedensvertrag. Aber du ziehst Schwert und bewaffnest dich mit allen möglichen Waffen, die es gibt. Ja, diese Waffen, die Damar Shamil, die, wie sagt man das, zu Massenvernichtungswaffen, alles hast du. Ich darf mir nicht an meinen Steinschleuder basteln. Sobald ich das mache, sofort wupp nach Guantanamo. Alle, die ganze Welt sitzen in irgendwelchen, keine Ahnung, Sitzungen, 50 Staaten und beraten sich, granatieren wir oder granatieren wir nicht. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, ich sag's euch, wären die Muslime in Syrien, wären sie Christen, wäre Wallahi, Hafiz al-Assad in 2 Tagen so richtig fällig. Wallahi, diese SWAT oder diese ganzen, keine Ahnung, Spezialeinheiten, Sie würden ihn lebendig fangen und sie würden ihn nach Washington bringen. In 0,0, Sabibi. Aber die Bevölkerung in Syrien sind Muslime. Deswegen schlachtet sie nieder. Wo ist das Problem? Sie sind eh nichts wert. Ihr Blut ist nichts wert. Die sind nichts wert. Sie sind nichts wert. Versteht ihr mich, Barakallah? Für die Kuffar. Und deswegen greift auch niemand ein. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Das in Israel ist passiert. Gleich nach einer Minute schon wäre gelöst. Sofort, Tabib. Wer das hingen? Allah muss dann. Allah muss dann. Allah muss dann. Schaut, jedes Land, wo zum Beispiel Christen und Muslime gestritten haben, aber die Muslime haben dort Macht. Ja? Was heißt da Macht? Sie sind mehr oder dominanter sozusagen. In den asiatischen Ländern oder vielleicht in den Afrikaländern. Überall dort, wo die Muslime dominanter waren als die Christen, ja, hat man den Christen erlaubt, dass sie ihr eigenes Land, dass sie sich abspalten von dem Mutterstaat sozusagen. Wie zum Beispiel Sudan. Ja. Oder in links, auf den Philippinen. Oder in Indonesien. Und einige, wie sagt man das, christliche, das sind einige Dörfer, wo Christen leben. Ganz Westen unterstützt sie das, damit sie sich von den Muslimen spalten, dass sie ihr eigenes Land haben. Damit sie mit denen nicht leben. Ja? Wenn aber Muslime Minderheit sind dort, ja, schlachtet sie einfach nieder, wo ist das Problem? Die sind eh Minderheit. Verluste gibt es nicht große. Ja? Einige Leute von euch werden draufgehen, im Namen, ihr kommt ins Paradies. Das hätte er wohl gern. La'anehumullah. Ayo. Eine ganz andere Frage, weil du es vorhin gesagt hast, verschiedene Rangstufen. Wie funktioniert das? Kann ich jetzt, wenn jemand in einer höheren Stufe ist, einen Kontakt, oder wie genau funktioniert das? Natürlich, Bruder, natürlich. Na, das sind nicht so Stufen, dass du sagst, jetzt wohne ich in einem Hochhaus, ich wohne in dem ersten Stock, der in dem zweiten und so. Nein, sondern die Stufen, wenn ich sage, sehen wir mal jetzt, wenn ich sage, ich lebe auf der Stufe A, ich jetzt auf dieser Welt, ich bin auf Stufe A, ich bekomme monatlich Gehalt von 5000 Euro, ich fahre ein 200 PS Auto, ich habe irgendwo eine teure Suite, ich habe nirgends Schulden, ich trage die besten und so weiter und so weiter. Ich bin auf A. Du bist auf B. Du bist ein Rang kleiner. Ah. Aber das sieht man ja nicht so, sondern allgemein das, die Lebensqualität. Ah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, zwischen einem Ranghöhe und der anderen Ranghöhe, ja, beine deraja tin wa deraja, kema beine sama'i wal ard. Der Unterschied zwischen einer Ranghöhe und der anderen ist wie der Unterschied zwischen dieser Erde und dem Himmel. So unterschiedlich sind diese Ranghöhen. Und jetzt stell dir vor, 100. Ja? So unterschiedlich. Manche Leute werden auf Muslime gucken, wie wir jetzt heute auf diese Sterne gucken. Ja? Die werden wirklich zu beneiden sein. Nur, dass es im Paradies kein Neid sein geben wird. Eifersucht oder dass du neidisch bist auf ihn, dass er so. Nein, wirst du nicht. Ja? Allah wird das, diese ganzen üblen Krankheiten, was wir mit uns tragen in dieser Dunya, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie entfernen, bevor wir ins Paradies reinkommen. Wo Yuzekihim, er wird sie reinigen vor ihren Sünden, vor ihren diese ganzen Krankheiten, Hass, Eifersucht, Gier, Habgier, Geiz und so weiter und so weiter. All das werden wir von diesen ganzen Krankheiten geheilt. Ja? Allahu musta'an. Allahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hafiz al-Asad, inshallah ta'ala, na, nicht Hafiz, Hafiz ist schon längst in Jahannam. Sein Sohn Bashar, inshallah ta'ala, seine Stunde hat geschlagen, möge Allah ihn vernichten, tabarik wa ta'ala, ihn und alle seine Soldaten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten mit den Händen der Mujahideen. Allahi, inshallah ta'ala, wie die seine Daya sagt, so als ob ich selbst mit meinen Augen sehe, wie Bashar geschlachtet irgendwo liegt. Ich sehe das mit meinen eigenen Augen. Bashar geschlachtet. Der gleiche hat vorher gesagt, so als ob ich sehe, wie Gaddafi in Fesseln gezerrt wird. Subhanallah, einige Wochen später siehst du, die knallen ihn ab. Kreuzigen ihn an auf einer, wie sagt man das, Haube, Autohaube. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahu musta'an. Wallahi, die einzige Sache ist, die Muslime, sie müssen zurück zu ihrer Religion finden. Zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Zurück zu Koran und Sunna. Ja? Dann sind alle Probleme gelöst mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Taib. Nächste Hadith, barakallahu fikum. Sagt der Prophet alaihi salatu wassalam. Das ist wirklich ein interessanter Hadith. Ja? Sehr interessant. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل وإنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. الله أكبر. Das versteht nur ein Mu'min. Ein Kafir versteht das nicht. Ein Munafik versteht das nicht. Für einen Munafik oder einen Kafir bedeutet das überhaupt keine Bedeutung. Aber für einen Mu'min, als hättest du ihn ins Herz gestochen, wallahi. Der Prophet sagt, niemand oder nichts hat mehr Sabur, hat mehr Geduld über Beleidigungen, was er sich anhören muss, als Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt niemanden, der mehr Sabur hat, ja, bei dem ganzen Übel, was er sich anhören muss, als Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Warum? وإنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. اللهم سيدعون, also wie sagt man يدعون, حسبنا الله nicht bestätigen, sondern auch nicht bezeugen, sondern wenn du behaupten, aywa, وإنهم ليدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. Sie behaupten, er hätte ein Kind und er heilt sie trotzdem und versorgt sie trotzdem. Subhanallah. Sie beleidigen ihn aufs Schärfste, Subhanallah. Er hatte Kind, er ist so. Schaut mal, liest in Talmud. Bitte, Barakallahu fikum, nimm's. Seine Hausaufgabe. Schaut, was Juden über Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Und wie sie den allmächtigen Gott beleidigen. Und wie sie Propheten beleidigen. Aufs Ärgste. Das ist ihre Akida. Und er, trotzdem versorgt er sie. Und heilt sie, wenn sie krank werden. Und, ja, Subhanallah, hat Geduld mit ihnen. Will sie nicht bestrafen, sofort. Der Barakallahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Hadith. Von Abdullah, er sagt, قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فكبعد ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أنا ولا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابي فساررته فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Kriegsbeute verteilt auf eine Art und Weise, wie er sie sonst verteilt hat, bis einer aus den Ansar, er sagte, ما هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. So wie er verteilt, er macht das nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht das nicht im Namen Allahs. Er will Allahs Gesicht damit nicht erreichen, auf diese Art, wie er das verteilt. Als ob der Prophet seinem Herrn ungerecht wäre. Ja? In einer anderen Überlieferung, dieser Mann, sein Name war Zul Khuwaisira, von Stamm Benu Tamim. Er sagte zu ihm, Erdele ya Muhammad, sei gerecht Muhammad, verteil gerecht. Ja? Und der Prophet seinem Herrn sagte zu ihm, Weihak, wehe dir, wer ist gerecht, wenn ich nicht gerecht bin? Weil er macht das durch Allah subhanahu wa ta'ala offenbaren. Aywa. Einer der Sahaba hat das dem Prophet sallam gesagt, versarertu, also ich habe ihn geheim, ich habe ihn auf die Seite, ich habe ihm das gesagt, dass niemand hört. Der und der hat gesagt, dass du nicht im Namen Allahs gerecht verteilst. Und er sagt, der Prophet sallam, das fiel ihm so schwer, sein Gesicht hat sich verändert und er wurde urböse, subhanallah, so dass ich habe mir gewünscht, ich hätte es ihm nicht gesagt. Ich habe ihn beunruhigt mit meiner Aussage. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, aywa, kad udhiya Musa bi akthara min hadha fasabr. Musa, haben sie viel mehr, wie sagt man das, beleidigt und siegiert, und er hat trotzdem sabr gemacht. Die haben Musa bis extrem beleidigt. Sie wussten, dass er Prophet ist. Sie haben gesagt, schau in einer Dings, wie heißt das, große Dinge, wie sagt man das, Allah uns dann, wenn man diese Krankheit hat. Das nennt man Bruch, Hodenbruch. Angeschwollen. Kennst du nicht diese Krankheit? Wenn jemand zum Beispiel von irgendwo von hoch, von einer Höhe springt oder etwas zu Schweres aufhebt, dann werden seine Leistenbruch. Ja, Hodenbruch. Na? Die werden extrem, extrem groß. Ja, wenn man das rechtzeitig nicht macht, dann hat man ein großes Problem. Großes. Auf jeden Fall, die Benu Israel haben Musa ständig beleidigt, weil er war so schamhaftig, er hat sich immer alleine gebadet. Und die anderen haben sich nackert gebadet. Ja. Haben sich gegenseitig. Er hat sich immer versteckt und hat sich alleine gebadet, subhanallah. Und Sami Bilal hat gesagt, ja, der hat unten links diesen Bruch, weißt du, und deswegen. Und eines Tages, Musa, er hat sich Wir haben ihn beleidigt, haben ihn zikiert, haben ihn, obwohl er Prophet war, subhanallah. Eines Tages ist er in den Wald gegangen, um sich zu baden. Hat seine Kleider auf einen Stein abgelegt und der Stein ist geflüchtet und er ist ihm hinterhergerannt, ja? Um den Stein zu fangen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das gemacht. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. Seid nicht so wie die. Seid nicht wie diejenigen, die Musa beleidigt haben. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. Allah hat ihn sozusagen freigesprochen von dem, wofür sie ihn beschuldigt haben. Ja? Das war diese Geschichte. Tafsir dieser Ayah ist diese Geschichte. Musa a.s. ist dem Stein hinterhergerannt. Plötzlich stand er vor einer Massenmasse, Menschenmasse, die ihn, wie sagt man das, die haben sich immer lustig über ihn gemacht und so, Späße mit ihm getrieben und so. Er stand plötzlich und wir haben gesehen, dass Musa, mashallah, alles ist bei ihm in Ordnung. Alles ist erste Sahne. Das ist der. Musa wurde so böse, er hat mit seinem Stab ganz fest auf den Stein geschlagen. Ja? Weil der Stein in sowas, wie sagt man das? Unannehmlichkeiten ihn gemacht hat. Echt? Entblößt. Ah ja, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und viele andere Sachen, wie sie Musa, subhanallah, die kommen zu Musa und sagen: Ud'u lana rabbeke, yubayin lana mahi. Komm, bitte deinen Gott. Ja? Für uns, er soll uns sagen, was ist das für eine Kuh? Sie wollen nicht sagen, bitte Allah, oder frage Allah für uns, oder unseren Gott, Rabbana, dass sie sagen, Rabbana. Sie sagen, deinen Gott. Ja? Deinen Gott. Okay, mein Gott, ist das nicht dein Gott? Ein Munafik. Er sagte zu Khalid ibn Walid, glaubst du, alles, was dein Freund sagt, ist wahr? Zu Khalid ibn Walid, er sagt, mein Freund? Wieso sagst du nicht unser Freund? Wieso sagst du dein Freund? Zuck! Hat den Kopf abgeschnitten und hat den Topf, also wie sagt man das, ein Topf mit dem Fleisch, kochendes, hat reingeworfen, sein Kopf hat er gekocht. Hat alles, ganze Fleisch weggegessen. Sein Kopf hat er irgendwo weggeschmissen. Vor Wut. Du sagst dein Freund? Wieso dein Freund? Wieso nicht unser Freund? Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wieso sagst du nicht Rasulullah? Du sagst dein Freund, Sahibuke. Khalid ibn Walid sofort böse geworden. Jupp! Und in den Topfkopf rein. Gekocht mit Wasser. Ja, hat genommen, dann das ganze Fleisch hat aufgegessen und diesen Kopf hat er irgendwo entsorgt. Allah. War ja, der war in der Armee von dem Murtadin. Ja, von Musaylama. Ja, und Khalid ibn Walid sagt zu ihm: Wieso hast du uns nicht ein Zeichen gegeben, damit sie dich dort festhalten? Damit du gezwungen bist, in ihrer Reihen zu sein. Irgendwas, Zeichen, Brief, irgendwas. Auch wenigstens jetzt, wo du jetzt unter uns bist, dass du als Erster kommst. Wir haben Musaylima besiegt, wir haben die Murtadin besiegt. Dass du jetzt kommst und mit einer Entschuldigung, dass du sagst, ja, die haben mich in ihrer Armee festgehalten, sie haben mich gezwungen, mit ihnen zu sein. Na? Khalid ibn Walid wollte ihn in Wirklichkeit, er wollte nur anhören, was er zu sagen hat. Eine Entschuldigung oder sonst irgendwas. Weil es kann passieren, dass Kuffar Muslime gefangen nehmen. Und wenn wir die Kuffar dann besiegen, finden wir plötzlich uns bekannte Gesichter. Schau der. Dann sagt er, Wallahi, ich wurde hier festgehalten. Ich bin nicht freiwillig in ihrer Armee. Wie zum Beispiel Abbas, radiallahu anhu. Ja. Und der wollte auf cool spielen, sagt zu Khalid ibn Walid, glaubst du, alles, was dein Freund sagt, ist wahr? Mein Freund, Mohammed s.a.w., sofort Kopf, wupp, und gibt den Topf, dass er kocht. Ja, ohne Wenn und Aber. Wenn jemand zu dir sagt, über Mohammed s.a.w., dein Prophet, mein Prophet, dann bist du Kafir. Wenn das mein Prophet ist, dann bist du Kafir. Du musst sagen, unser Prophet, a.s.w., wenn du sagst, dein Prophet, das bedeutet, du akzeptierst ihn nicht. Ja, und so einer war Sahabi, also er hat den Propheten s.a.w. gesehen, mit den Sahaben gelebt. Und Khalid ibn Walid hat ihn sofort, wie sagt man das, erledigt, radiallahu anhu. Und diese Wut, so wütend, das sind diese ganzen Militärlager, wenn ihr wisst, was ich meine. Zelte, da ist Zelt von Khalid ibn Walid, da ist Zelt von anderen Sahaben, von Bera' ibn Malik und anderen Sahaben. Ja? Und da gibt es ein Lagerfeuer und riesige Kessel, wo Fleisch kocht, Kamelfleisch oder so. Ja? Und Khalid bin Walid wird so wütend, nimmt seinen Kopf, pop, schneidet und wirft in diesen Fleisch rein, dass es kocht. Und dann isst er das ganze Fleisch aus dem Kopf, schmeißt irgendwo weg. Ja, aus Wut, hat ihn erniedrigen wollen, so richtig. Er kämpft mit Musaylima und wir fangen ihn noch. Und dann kommt er hierher. Und statt dass er sagt, Wallahi, er redet doch so cool und beleidigt den Propheten und sagt, dein Freund, glaubst du, alles ist wahr, was er sagt? Und beleidigt ihn, dass er noch lügt und offensichtlicher Kuffer, offensichtlicher Ridder. Ja. Und Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, hat sofort also in dieser Sache gesehen, bei dem gibt es kein Qiyam Hujjah, dass du sagst, ja, jetzt muss ich Argumente bringen, oder Istitaba, dass ich sage, komm, mach Tauba, ich gebe dir 3 Tage Zeit. Bist du bei so einem nicht? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Gab es doch ein Hadith, wo der Prophet einen anderen Sahaben, der einen Krieg kennt? Habe ich gerade gesagt, Abbas war das, sein Onkel. Das war in Badr, das war die erste Schlacht. Die erste Schlacht. Abbas hat gesagt, ich bin Muslim. Der Prophet hat gesagt, nein, tut mir leid, wir haben dich mit ihnen gefangen, du warst in ihrer Armee. Wenn du Muslim bist, kauf dich frei und bleib bei uns. Kauf dich frei, kauf deine Freiheit, wie alle anderen Kuffar, die gefangen worden sind. Da war Bruder von Khalid ibn Walid, da war ein Bruder von Ikrimah ibn Abi Jahl. Da waren andere Leute, Gefangene. Viele Muschrikin waren gefangen. Khalid ibn Walid kam persönlich nach Medina und hat dem Propheten das Geld gebracht, damit er seinen Bruder Abdurrahman freilässt. Der Prophet hat ihn freigelassen und er ist mit Khalid ibn Walid aus Medina rausgeritten bis zu Zul Khulaifa, eine kleine Ortschaft bei Medina. In der Nacht, als war Abdurrahman ist aufgestanden und ist heimlich nach Medina wieder zurückgeflüchtet zum Propheten und hat gesagt, ich nehme Islam an. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khalid ibn Walid hat sich überhaupt nicht, wie sagt man das, dass er sagt, Subhanallah, ich komme, ich zahle für seine Freiheit und er geht wieder zurück und nimmt Islam an. Khalid ibn Walid hat sich überhaupt nicht aufgeregt. Ihn hat das nicht interessiert, wer ist Muslim, wer ist Muschrik, wer nimmt Islam an, wer nimmt nicht Islam an. Ihn hat das nicht interessiert. Ihn hat am Anfang, als er noch Muschrik war, ihn hat nur interessiert der Ruhm. Ruhm, nur Sieg. Weil er war ein Kämpfer, er war ein Heldfair. Verstehst du dich? Ein echter Krieger. Das hat ihn interessiert, kämpfen. Dann hat er gesehen, schau wie Mohammed s.a.w. uns richtig fertig gemacht hat. Im Badr hat er uns fertig gemacht. In Uhud hat er uns fertig gemacht. In Uhud waren wir viel stärker. Wir hätten sie erledigen können. Wir hätten ihn töten können. Wir haben es nicht geschafft. Er hat uns besiegt in Wirklichkeit. In Ghazwatul Handak, Ghazwatul Ahzab, als sie Medina umzingelt haben, die Muslime einen Kampfgraben gegraben haben, da hat er uns auch besiegt. Wir kamen so viele, Tausende. Wir sind zurückgegangen, haben alle unsere, wie sagt man das, Reserven aufgebraucht. Und alle Stämme kehrten wieder zurück nach Hause, unzufrieden. Und wir kehrten wieder zurück. Wir haben verloren. Wie ist das möglich? Dann kommt der Prophet nach Mekka, um Umrah zu machen. Und er zwingt uns dazu, einen Friedensvertrag zu machen. Wir haben zwar Dings Voraussetzungen gestellt. Wenn jemand von den Muslimen aus Mekka flüchtet nach Medina, schickst du ihn wieder zurück. Wenn jemand von deinen Leuten Islam verlässt und nach Mekka zurück zu uns kommt, wir müssen ihn nicht zu dir zurückschicken. All das hat der Professor immer akzeptiert. Nur um was? Dass wir einen zehnjährigen Friedensvertrag unterschreiben. Subhanallah. Der Professor wusste, dass das ihre Niederlage sein wird, dieser Friedensvertrag. Und Khalid ibn Walid schaut. Er sagt, wir dürfen Mohammed nicht mehr angreifen. Und er wird uns auch nicht angreifen. Das ist der Vertrag. Aber in der Zwischenzeit, was macht er? Er fördert Römer heraus. Er will gegen Rom, gegen Byzanz wieder kämpfen, Subhanallah. Und wo war das Römische Reich? Ha? Wo? Ganz Syrien. Irak war schon persisches Reich. Ganz Syrien, Palästina, ganz Türkei. Ha? Diese ganzen europäischen Länder. Ganze, alle europäischen Länder. Deutschland, Österreich war römisch. Deswegen Römerquelle, die wir trinken. Ha? Italien, Westafrika. Alles römisches Reich. Der Prophet hat nur eine Stadt, Medina. und schickt Armee, dass sie gegen Römer, dass sie sich die Kräfte messen. Subhanallah. Dann greift er diesen Stamm an, dann greift er diesen Stamm an, dann diesen, einige Stämme nehmen Islam an. Er schickt Briefe an Könige. Bismillah. Und die Könige schicken ihm Briefe und schicken Geschenke und schicken, manche Leute kommen massenhaft, um Islam anzunehmen bei ihm. Ganze Stämme. Subhanallah. Und wir, denkt sich Khalid ibn Walid, wir sitzen hier in Mekka und machen nichts. Unser Leben ist so langweilig. Während der Prophet tagtäglich Städte und Stämme erobert und kämpft. Kampf einer nach dem anderen. Ständig. Und wir sitzen hier. Ich sitze hier, ich bin ein Kämpfer. Ja? Dann sagt er was. Ich pfeife auf Quraysh und auf die Mushrikin und geht und nimmt Islam an. Ja? Er nimmt Islam an. Subhanallah. Und der Prophet gibt ihm einen Titel. Rutba. Wie sagt man Rutba? Titel, gell? Rutba, das was die... Ja. Titel, gell? Diese, auf Arabisch sagt man das Rutba. Rang. Rang. Aber das was die Dings haben, die ganzen Offiziere und so. Er gibt ihnen einen Rang. Niemand hat diesen Rang jemals gehabt und niemand wird ihn bis Yom al-Qiyamah haben. Saifullah al-Maslul. Das herausgezogene Schwert Allahs. Das, was bedeutet Schwert Allahs? Kann jemand das Schwert Allah subhanahu wa ta'ala besiegen? Oder kann das Schwert Allahs brechen oder verrosten oder nicht? Niemals. Deswegen, Khalid ibn Walid wurde nicht gebrochen, er wurde nie getötet. Und er hat nie einen Kampf verloren. Ja? Und er ist der Einzige, der diese Rutbe hat, der diesen Rang hat. Ja? In der Geschichte des Militärs. Khalid ibn Walid, Saifullah. Allahu Akbar. Ja? Er war nicht der Geleiteste von den Sahaben. Und er war auch nicht der Beste. Viele, viele, alle, die vor ihm nach Medina zum Beispiel gekommen sind, Hijra gemacht haben, alle, die in Bedr gekämpft haben, alle, die in Uhud gekämpft haben, alle, die Islam vor ihm genommen haben, alle sind besser als Khalid ibn Walid. Und das sind Hunderte und vielleicht Tausende Sahaba. Ja? Aber niemand von denen ist Saifullah, außer er. ضفوة بننا نزداد قوة وبالمسدس والعبوة كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي خبروا المكلة والديس قد قضينا على الجواسيس زمرة الهزيل إبليس وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي.